Braune Augen, braunes Haar, du bist einfach wunderbar, einfach wunderbar. Belladonna, so nenn ich meinen Hund. Belladonna, und das nicht ohne Grund. Denn mein Hund ist viel treuer als wie jede Frau. Wow, wow. Wow, wow. Mit mir, wenn ich zu viel trinke. Er schimpft dich mit mir, wenn ich Frauen nachwinke. Mit ihm an der Leine lerne ich schnell Mädels kennen. Er ist nur am Bellen und nie am Flennen. Wuff, wuff, wuff. Mein Bello und ich, wir sind immer super drauf. Mein Bello und ich, wir sind immer wuff, wuff, wuff. Mein Bello und ich, wir sind immer super drauf. Aha. Belladonna, so nenn ich meinen Hund. Belladonna, und das nicht ohne Grund. Denn mein Hund ist viel treuer als wie jede Frau. Wow, wow, wow, wow. Belladonna, so nenn ich meinen Hund. Belladonna, und das nicht ohne Grund. Denn mein Hund ist viel treuer als wie jede Frau. Wow, wow, wow, wow. Schönes Fell und braucht keine Klamotten. Deshalb muss ich mit ihm auch nicht ständig zum Shoppen. Er fragt mich niemals, Schatzi, bin ich etwa zu dick? Und ist nicht eifersüchtig, wenn ich fremde Frauen treff. Wuff, wuff, wuff. Mein Bello und ich, wir sind immer super drauf. Mein Bello und ich, wir sind immer wuff, wuff, wuff. Mein Bello und ich, wir sind immer super drauf. Aha. Meinen Hund, Belladonna, und das nicht ohne Grund.